1. Jahwe sprach zu Mose und gab ihm folgende Anweisungen. 2. Er sollte der gesamten Gemeinschaft Israels mitteilen, dass sie heilig sein sollten, da er, Jahwe, Gott, selbst heilig ist. 3. Jeder einzelne sollte seine Eltern ehren und Jahwe's Ruhetag einhalten, denn ist Jahwe, Gott. 4. Sie dürften sich nicht Gottsen zuwenden oder gegossen Gottebilder anfertigen, da Jahwe einziger Gott ist. 5. Wenn sie Jahwe ein Heilsopfer darbrachten, sollten sie es so opfern, dass es im Wohlgefällig war. 6. Das Opferfleisch must am Tag der Darbringung oder am folgenden Tag gegessen werden, rest, die bis zum dritten Tag übrig blieben, wären zu verbrennen. 7. Wird jedoch am dritten Tag davon gegessen, galt es als unrein und wird von Jahwe nicht angenommen. 8. Wer dieses Fleisch aß, machte sich schuldig, dar et was Jahwe geweiht in Tweet hat, und sollte daher aus der Gemeinschaft seines Volks ausgeschlossen werden. 9. Bei der Ernte ihres Land sollten sie die Felder nicht vollständig bis zum äußersten Rande burnten und kein Nackles halten. 10. Ebenso sollten sie ihren Weinberg nicht vollständig erburnten und herabgefallen bieren nicht auflassen, sondern dies den Armen und Fremden überlassen, denn Jahwe ist Gott. 11. Sie dürften weder stehlen noch lügen noch einander betrügen. 12. Sie sollten nicht falsch bei Jahwe's Namen schworen, den Namen ihres Gottes nicht zu entweihen, denn ist Jahwe. 13. Sie sollten ihren Nächsten weder ausbüten noch berauben, der Lohn eines Tagelohners dürfte nicht bis zum Nächsten Morgens Urucht gehalten werden. 14. Des war ihnen untersagt, einen Torben zu verfluchen oder einem Blinden ein Hindernis in den Weg zu legen, stattdessen sollten sie ehrfurcht vor ihrem Gott haben, denn ist Jahwe. 15. Beim Rechtsprechen dürften sie kein Unrecht begehen, indem sie weder den Geringen beversuchten noch den Vornehmen begünstigten, sondern ihren Nächsten gerecht richten sollten. 16. Sie sollten nicht als Verleumder unter ihrem Volk umhergehen und nicht das Leben ihres Nächsten gefahren, denn Jahwe ist Gott. 17. Sie sollten keinen Hass gegen ihren Bruder im Herzen tragen, sondern ihren Nächsten offens gerecht weisen, nicht sein Tweigen selbst Sunday auf sich zu leiden. 18. Sie dürften nicht ratschsuchtig oder nachtragen gegenüber ihren Volksgenossen sein, sondern sollten ihren Nächsten lieben wie sich selbst. Denn Jahwe ist Gott. 19. Jahwe Satzungen sollten sie befolgen, sie dürften kein Zwei verschieden in Tieraten miteinander paaren, feld nicht mit Zweile Samen besehen und kein Kleidung tragen, die aus Zwei verschieden in Faden gewebt war. 20. Wenn ein Mann mit einer Sklavin Geschlechtswerke hat, die einem anderen Mann gehort und weder Freigekauft noch Freigelassen werden war, sollte ein Strafe verhängt werden. Der Tod sollte jedoch nicht die Fold sein, sie nicht frei war. 21. Der Mann muss Jahwe zur Sühne einen Widder als Schuldopfer zum Eingang des Offenbarungszeltes bringen. 22. Dort sollte der Priester mit dem Schuldopfer Widder vor Jahwe Sühne für die begangene Sünde erwirken, damit ihm dies Verge ben word. 23. Nachdem sie das Land betreten und Fruchtbaum gepflanzt hatten, sollten sie deren erste Früchte 3 Jahre lang als unrein betrachten und nicht davon essen. 24. Im vierten Jahr sollten alle Früchte Jahwe als Opfer der Danksagung geweiht werden. 25. Erst im fünften Jahr dürften sie die Früchte essen, damit ihnen ein umso größerer Ertrag zuteil wird, denn Jahwe ist Gott. 26. Sie dürften kein Fleisch mit Blut essen und weder Wahrsagere noch Zaubere praktizieren. 27. Es war ihnen untersagt, den Rand ihres Kopfhaus kreisformig zu scheren oder den Rand ihres Barts zu verstummeln. 28. Sie sollten sich wegen eins Toten kein Einschnittem Körper zu fügen oder sich Tata Wirengen einatzen, denn Jahwe ist Gott. 29. Sie sollten ihr Tochter nicht zur Prostitution zwingen und sie der Dirch in Tweihen, damit das Land nicht in Hure und Grobe unsucht verfiel. 30. Jahwe's Ruhetag sollten sie einhalten und sein Heiligtum respektieren, denn ist Jahwe. 31. Sie durften sich nicht in Totenbisch Wara oder Warsager wenden und dies nicht befragen, m sich nicht durch Sie zu wehren reinigen, denn Jahwe ist Gott. 32. Sie sollten vor Ultren Menschen aufstehen und Greis Ehren, warend Sie gleichzeitig erfurcht vor ihrem Gott bewahrten, denn ist Jahwe. 33. Wenn ein Fremder in ihrem Land lebte, durften Sie ihn nicht unterdrücken. 34. Der Fremde, der bei ihnen wohnte, sollte wie ein Einheimischer behandelt werden. Sie sollten in Leben wie sich selbst, denn Sie waren selbst einst Fremde in Ägypten gewesen, Jahwe ist Gott. 35. Sie durften kein Unrecht begehen, weder beim Rechtsbrechen noch bei der Verwendung von Langen dash, Gewichts so der Holmassen. 36. Stattdessen sollten Sie korrekt wagen, Gewicht und Massenheiten verwenden, denn Jahwe, Gott, hat Sie aus Ägypten geführt. 37. Sie sollten all Jahwe Satzungen und Rechte befolgen und danach handeln, denn ist Jahwe.